من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد alles Lob gebührt Allah, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman kathira. Barakallahu fikum, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ist auf Arabisch und Deutsch. Deshalb sollte man Geduld haben. Sollte man Geduld haben. Wir reden erstmal auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch. Al-Hadith al-Khamis wa al-Thamanin ba'd al-Mi'a. Hadith 185. An Uthman ibn Abi al-As. Qal, Ya Rasulallah, ij'alni imama qawmi. Faqala, anta imamuhum. واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وهو في صحيح أبي داود كذلك بارك الله فيكم حديث عثمان ابن أبي العاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على الطائف يعني كان أميرا للطائف ولم يزل عثمان ابن أبي العاص رضوان الله عليه عليها على الطائف في خلافة أبي بكر وسنين من خلاف عمر ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين مات بالبصرة سنة 51 عثمان ابن أبي العاص رضوان الله عليه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي أي طلب الإمامة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمامهم يعني أقره على هذا الشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقتدي بأضعفهم يعني أن ينظر إلى أضعفهم لمرض أو لكبر في السن يعني إذا أما الإنسان الناس فلينظر إلى أضعف واحد في الصلاة سواء كان مريضا كبيرا في السن ويعني ذلك أن تصلي بهم صلاة خفيفة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا على الأذى الحديث بارك الله فيكم يدل على طلب على جواز طلب الإمامة في الخير ذلك قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان الآية 74 وهذا ليس من طلب الرياسة يعني إذا الإنسان طلب الإمامة في الخير فما في مشكلة لأنه ليس من طلب الرياسة ولكن الإمام إن أما الناس فليعلم أنه إن صلى لهم فإن أخطأ فلهم وعليه وإن أصاب فله ولهم فلا يظن ظان أنه إن أم الناس خلاص انتهى الأمر لا وإنما الإمامة مسؤولية أما رياسة الدنيا فلا تطلب فلا تطلب يعني مثلا يطلب يصير أمير أو وزير أو مسؤول أو كذا الأصل ما يطلب الإنسان ذلك وإنما الإمامة في الخير لا بأس بذلك وإذا أما المسلم الناس فعليه أن يخفف وعليه أن يقتدي بأضعفهم لأن الصلاة أمرها مهم جدا وإذا لم يقتدي بأضعفهم وهذا الإنسان افتتن فقد يكون الإمام هو السبب في ذلك فينتبه الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما أتاه ذلك الرجل وأخبره عن إمام يطيل في الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أما أحدكم فليخفف، فإن فيهم الكبير وصاحب الحاجة والمريض إلى غير ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل أحيانا في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف صلوات الله وسلامه عليه رحمة بذلك الصبي. إذن الذي يؤم الناس يخفف. وسبحان الله مشكلتنا اليوم إن خففت قال لك الناس يا أخي هذا دائما يقرأ إنا أعطيناك الكوثر وتبت يد أبي لهب وتاب. إن أطال يا أخي سبحان الله نحن عندنا حوائج ولا تطيل فينا تعبتنا، كما كنا في إحدى كنت في أحد البلاد كنت في إسبانيا، فأتاني أحد الأخوة وقال لي يعني أنصح الإمام. قلت له بماذا أنصحه؟ قال لي يعني خفف علينا في الصلاة. قلت له بأي صلاة؟ قال في المغرب والعشاء خاصة لأنه تعبانين من العمل، فأنصحه يعني خفف علينا. فقلت له على عيني وراسي، فالإمام بجانبي، قلت له يا أخي بارك الله فيك خفف على الناس. قال لي اسأله ماذا أقرأ بهم في الصلاة. قلت له ماذا تقرأ؟ قلت له ماذا يقرأ بكم في الصلاة؟ أنا هلا قلت بده يقول لي يقرأنا الكهف ولا يقرأنا آل عمران ولا شيء 50-60 آية في الصلاة. قال يعني يقرأ فينا إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويل لكل همزة لمزة. قلت له هذا يطيل؟ قال لي نعم يطيل. قلت له ماذا يقرأ بكم؟ قال يعني يقرأ قل يا أيها الكافرون. قلت له طيب قل يا أيها الكافرون قد ويل لكل همزة لمزة، شو الفرق يعني؟ فسبحان الله يا أخو، فإذا أحيانا يعني ماذا تفعل؟ لن فلذلك يقول أهل العلم إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن الإمام ينظر إلى الناس وما يهمه، فإذا كان هناك يجد ضعيفا ويجد صاحب حاجة يجد مريضا فالإنسان بارك الله فيكم يعني يخفف بالناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. ما يأخذ على الآذان أجر، ما يأخذ. فهنا اختلف أهل العلم أنه هل هنا لا يجوز اتخاذ الإجرة بالنسبة للمؤذن؟ فذهبت الشافعية أو ذهبت الشافعية نعم إلى جواز الأخذ مع الكراهة، قالوا يكره ذلك، يجوز لكن مكروه. أما الهادوية والأحناف فقالوا بالتحريم، قالوا ما يجوز يأخذ إجرة على الأذان لهذا الحديث، ولكن الحديث ما فيه دلالة واضحة على التحريم. قالت المالكية يجوز اتخاذ الأجرة على الأذان من باب الرصد، يعني كما لو تضع راصد وهذا خلص كل شيء صار بالنسبة له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العامل عامل الصدقة والأمير، بل عمر بن الخطاب رضي الله عليه كان يعطي كل من يعمل للإمارة أو للصدقة أو كذا كان يعطيه البيت وكان يعطيه المركوب وهذه الأمور كلها. فهل هذا من هذا الباب أيضا أم لا؟ على كل اختلف أهل العلم في مسألة اتخاذ الأجرة، والله تعالى أعلى ولم يأخو. ينظر ابن مسعود ابن عمر رضي الله عليه، ابن عمر رضي الله عليه أتاه رجل فقال له أني أحبك في الله، فقال له والله إني لا أبغضك في الله. قال له سبحان الله، أقول لك أنا أحبك في الله تقول لي أنا أبغضك في الله؟ فقال له لأنك تأخذ على أذانك أجرا، تأخذ أنت أجرا على الأذان فأنا أبغضك. قال ابن عمر. وأما ابن مسعود روي عنه أنه قال أربع لا يؤخذ أجر، والأولى الأذان، والأولى الأذان. فهنا كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ والله تعالى على علم الجمع أن المؤذن إن كان يعني يتفرغ لهذه المسألة، أنه مثلا يكون في المسجد وينظف المسجد ويكون خادم للمسجد وما عنده باب رزق آخر، فلا بأس أن يأخذ أجرة ليس على الأذان، وإنما من باب أن يكون رصد نفسه لخدمة المسجد ولهذه المسألة. أما أنه يؤذن لأنه صوته جميل مثلا، لأن صوته جميل يؤذن ويأخذ أجرة، فهذا ما لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقل ما يقال في ذلك هو الكراهة، لأن يا أخوة الأعمال التي فيها طاعة ما يؤخذ عليها أجر، يعني أعمال الشرع أعمال الدين، يعني هل هذا يؤذن من أجل المال؟ أعوذ بالله. ولذلك بارك الله فيكم يقول أهل العلم أن الإنسان إن كان إماما فيبحث عن مؤذن له، وأكيد سيجد في البلد من يتعفف وما يريد المال، وهذا كلام جميل، أي أن المؤذن إن كان يحتاج فيأخذ بالمعروف، أما إذا ما كان يحتاج فلا يأخذ ويستعفف، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا درسنا باللغة العربية والألمانية صبرا، بارك الله فيكم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص زاكت او قزنت اللاس لاس ميه فيا ماين فولك او دفا ماين شتام امام زين امام ام جبيت Der Prophet sagte ihm, du bist ihr Imam. Und du sollst beim Gebeten so beten wie der Schwächste von ihnen. Das bedeutet, dein Maß für das Gebet ist der Schwächste. Und du sollst einen Muadhin einstellen, einen Gebetsrufer einstellen, der kein Lohn für Adhan nimmt, der keinen Lohn für den Adhan nimmt. Das Hadith wurde von den fünf überliefert und At-Tirmidhi hat das als Hassan bezeichnet und Al-Hakim als Sahih, und das Hadith ist ein Sahih von Abi Dawud. Uthman ibn Abi al-As, Uthman ibn Abi al-As, nochmal das Hadith, O Prophet, O Gesandter Allahs, lass mich Imam für mein Volk sein. Der Prophet sagte ihm, du bist ihr Imam. Und du sollst beim Gebet, du sollst das Gebet so führen, wie der Schwächste von ihnen. Und du sollst einen Muadhin einstellen, der keinen Lohn für den Adhan nimmt. Uthman ibn Abi al-As, Barakallahu fikum, der war von Thaqif. Und der war sozusagen der Provinzleiter von At-Ta'if. At-Ta'if ist eine Stadt neben Mekka, ungefähr eine Stunde von Mekka entfernt, ungefähr 100 Kilometer. Und er war sozusagen Provinzleiter von At-Ta'if in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann von Abu Bakr und einige Jahre von Umar, von Zeit von Umar, in Khilafat Umar. Und dann ist er der Provinzleiter von Oman und Bahrain geworden und er starb in Basra im Jahre 51. Das ist Uthman ibn Abi al-As, weil dieser Sahabi nicht so bekannt ist bei den Leuten. Als er zum Propheten kam, der hat ihm gesagt, lass mich Imam sein. Was bedeutet das? Das wird, er hat nach Imam sein verlangt. Darf man nach dem Imam sein verlangen, das wird, ich will Imam sein. Die Gelehrten haben hier gesagt, es ist kein Problem, bei Khair Sachen zu verlangen, Imam zu sein, weil man viel Koran kann, weil man zum Beispiel gut ist, weil man die Sunna praktiziert, weil man Wissen hat, ist kein Problem, dass man das danach verlangt. Es ist anders, als dass man nach der Verantwortung fragt. Oder man will zum Beispiel sozusagen der Führer in der Moschee sein. Oder man will die Leitung der Moschee übernehmen. Oder man will Provinzleiter werden. Oder man will Präsident werden. Das normalerweise verlangt man nicht. فالدس دنيا زاخي است. أبو الله سبحانه وتعالى زاك وجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان ده فين زبسك ده فين زبسك تسبيت دوت مخ أنت في دي غلوي بيجن إمام تسبيت فيغة في دي غلوي بيجن ودي إمام اس فيغة تسبيت es ist kein Problem, dass man danach verlangt, wenn man die Fähigkeit hat. Aber da muss man aufpassen, wenn man nicht fähig ist und da verlangt man danach. Und die Leute wollen ihn nicht, dann wird sein Bittgebet erstmal nicht angenommen. Zweitens, wenn er Fehler im Gebet macht, dann wird sein Gebet sozusagen ungültig, aber das Gebet von den anderen, das ist gültig und er trägt die Sünde von allen, die hinter ihm beten. Deshalb, Imam zu sein, ist nicht leicht. Und es gibt dafür natürlich auch Bedingungen, wer das macht. Und hier ein Sahabi verlangt das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht jeden. Dazu barakallahu fikum, der Prophet sagte, waqtadi bi adhafihim. Iqtadi, das wird, nimm ihn als hier nicht Vorbild, sondern nimm ihn als Maß. Weil im Gebet, es kann sein, dass Leute alt sind, dass Leute krank sind, dass Leute, weil sie zum Beispiel nicht aushalten können, kleine Kinder oder Frauen, dass man nicht lange beten kann. Deshalb sollte man in der Gruppe sehen, zum Beispiel, du siehst einen Kranken, der kann nicht aufstehen. Du kannst nicht so lang machen als Imam. Mach ein bisschen. Und derjenige, der sein Gebet für sich selber gültig ist, der kann auch Imam sein für die anderen. Ist kein Problem in unserer Religion. Aber barakallahu fikum, aufpassen hier. Wenn jemand den Imam macht, der guckt die Leute. Und der sieht die Leute, der kennt die Leute zum Beispiel. Und der sieht, eine Person ist so alt oder eine Person ist krank. Das sollte man nicht lang machen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gesagt. Ausdrücklich hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, wenn jemand als Imam macht oder wenn jemand das Gebet führt, dann muss man sozusagen das Gebet leicht machen. Leicht machen. Weil es unter den Leuten Leute gibt, die krank sind, die alt sind, die haben etwas und die müssen sozusagen schnell beten und dann weggehen. Und da sollte der Imam das betrachten. Und als eine Person zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und er hat, diese Person hat ihm gesagt, es gibt einen Imam, der macht so lang bei uns. Der Prophet war rot geworden und das war Zeichen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich aufgeregt hat. Und er hat gesagt dann, wenn jemand Imam macht und so weiter. Deshalb sollte man aufpassen. Und hier, barakallahu fikum, merkwürdig ist, wenn heute der Imam lang macht, dann kommen die Leute sagen, du machst sehr lang, bitte mach leicht, mach nicht so lang, kürzer. Wenn der Imam dann nicht so lang macht, kommen andere und die sagen ihm, Subhanallah, du machst sehr kurz dieses Gebet. Mach ein bisschen länger. Und der arme Imam, der weiß nicht mehr, was er zu machen hat. Der weiß nicht mehr. Ich war einmal in Spanien. Und dann kam, da habe ich einen Vortrag gehalten und so weiter. Und nach dem Gebet, ich glaube, ich habe über Nasiha gesprochen, über Empfehlen und über Ratschläge zu geben und wie man das macht. Dann kam einer, der hat mir gesagt, möge Allah dich segnen und so weiter, aber bitte mach Nasiha für unseren Imam. Ich habe gesagt, bezüglich, der hat gesagt, der Imam macht sehr lang im Gebet. Und wir sind im Sommer und er macht sehr lang. Sag ihm bitte, dass er kürzer macht. Ich habe dem Imam gesagt, bitte mach nicht so lang, das geht nicht. Der Imam hat mir gesagt, bitte frag ihn, was ich vorlese. Was ich vorlese. Dann habe ich ihm gesagt, was liest euer Imam vor? Wenn er Imam macht, was liest er vor? Dann habe ich gesagt, ja, der sieht, Iza zulzilat al-ardu zilzalaha, wailu li kulli humazatil lumaza. Ich habe gesagt, das ist lang. Das ist für dich lang. Iza zulzilat al-ardu, die sind wie 19 Eier. Und das ist nicht mehr als Hälfte von einer Seite vom Koran. Ist das für dich lang? Der hat gesagt, ja, das ist sehr lang für mich. Ich habe gesagt, okay, was wünschst du dir? Der hat gesagt, der soll Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad und so was lesen. سبحان الله. Deshalb barakallahu fikum. Die Sache ist bei den Leuten heute, egal was du machst, kannst du die Leute niemals zufriedenstellen. Die wollen immer, jeder will nach seinem Kopf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, barakallahu fikum, der Imam sollte sozusagen die Leute betrachten und der sollte nicht so lang machen. Und der soll natürlich, wenn er guckt zum Beispiel, die Leute wollen lang machen und die sind Jugendliche und die wollen mehr hören und so weiter, dann okay. Aber wenn er sieht, es gibt ältere Leute, es gibt Frauen mit Kindern und sowas, dann sollte er barakallahu fikum leichter für die Leute machen. Dann kommt die Sache mit dem Thema und du sollst einen Muezzin, einen Gebetsrufer einstellen, der kein Geld, der kein Lohn für seinen Gebetsruf nimmt. Subhanallah, das ist wichtig. Hier barakallahu fikum, die Frage ist, darf ein Muezzin Geld nehmen für Adhan? Darf ein Muezzin für Adhan Geld nehmen? Barakallahu fikum, die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen. Dazu. Al-Shafi'iyya sagen, er darf, aber es ist unbeliebt. Aber er darf. Al-Hadawiyya und Ahnaf meinen, es ist verboten, dass der Muezzin Geld für Adhan nimmt. Al-Malikiyya sagen, er darf. Und jetzt, ich meine, wir haben unbeliebt, darf nicht und darf. Wie können wir kombinieren? Es gibt in der Religion keine Widersprüche. Aber wie können wir hier kombinieren? Ja, wir können kombinieren, Alhamdulillah. Dass der Muezzin für die Handlung, dass er Adhan macht, Geld nimmt, das ist nicht in Ordnung. Du darfst nicht für die Religion Geld nehmen. Du darfst nicht wegen des Gebetes oder wegen Adhan oder wegen Fasten Geld nehmen. Das geht nicht. Weil du machst das für Allah, du machst das nicht für Geld. Und das können wir jetzt verstehen. Zweitens, es gibt einen Muezzin, der sich nur für die Moschee sozusagen geopfert hat. Der ist die ganze Zeit in der Moschee. Wenn der Imam nicht da ist, der macht Gebet, der macht sauber, der kümmert sich um die Moschee. Und diese Person hat vielleicht keine andere Arbeit. Darf er für diese Arbeiten Geld nehmen? Ja. Nicht für Adhan hier, sondern für sozusagen, dass er sich sozusagen geopfert hat für die Moschee. Das ist kein Problem hier. Die andere Aussage ist, barakallahu fikum, hier noch eine Meinung, die kann man hier nehmen. Wenn der Muezzin arm ist und er braucht Geld und er hat kein Geld, man kann ihm was geben. Der Imam kann ihm was geben. Wenn er aber reich ist und er braucht das nicht, dann nimmt er nicht. Ibn Umar radhiyallahu alayhi kam zu ihm ein Mann. Der hat ihm gesagt, ich liebe dich für Allah. Ibn Umar, der Sahabi, der Sohn von Umar ibn Khattab, der hat ihm gesagt, ich liebe dich für Allah. Ibn Umar sagte ihm, ich mag dich für Allah nicht. Der hat ihm gesagt, Subhanallah, ich sage dir, ich mag dich für Allah oder ich liebe dich für Allah. Und sag, ich liebe dich nicht. Der hat ihm gesagt, ja, weil du für Adhan Geld nimmst. Weil du für den Adhan, für den Gebetsruf Geld nimmst. Ich mag dich für Allah nicht. Ibn Mas'ud sagte, auch Sahabi, der sagte, wenn jemand Adhan macht, vier Themen oder vier Handlungen darf man kein Geld dafür nehmen. Und er nannte davon Al-Adhan. Das wird für Adhan, nimmst du kein Geld. Dazu, barakallahu fikum, aber kommt noch etwas, was wichtig ist, und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zum Beispiel jemanden eingestellt hat, dass er zum Beispiel Zakat sammelt oder dass er etwas für den Propheten macht, der Prophet hat ihm Lohn gegeben, obwohl Zakat sammeln, das gehört auch zur Religion. Oder wenn man Provinzleiter ist, dann bekommt man Geld. Oder der Khalif von Muslimin, der bekommt Lohn. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu alaihi hat den Leuten, die er eingestellt hat, bei Muslimin, der hat ihnen auch Lohn gegeben. Und da haben manche Gelehrten gesagt, ja okay, Al-Muadzin auch ist sowas, weil er eingestellt ist, dass er sich um die Moschee kümmert und so weiter. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wallahu ta'ala ala alam, die beste Meinung davon ist, der Imam sollte sich einen Muadzin suchen, der kein Geld nimmt. Aber wenn er dann Geld braucht, ist es kein Problem, dass man ihm etwas gibt. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن مالك بن الحويرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم أخرجه السبعة وهو عند البخاري ومسلم وغيرهم. وهذا الحديث قد مر معنا ولكن بسرعة بارك الله فيكم. وهو مختصر طبعا من حديث طويل. قال مالك بن الحويرث رضوان الله عليه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وفي رواية صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمصنف بارك الله فيكم اشترط هذا الأمر لذلك لا يشترط في المؤذن إلا الإيمان يكون مسلم غير شرط ما في لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. بارك الله فيكم حديث نمرة 186 دس فن مالك بن الحويرث رضوان الله عليه فن مالك ابن الحويرث رضوان الله عليه دزاكت دس النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاكت دس بيت ein Teil von einem Hadith ja das ist ein Teil دزاكت der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم sagte wenn das Gebet eingetroffen ist dann macht einer von euch Adhan, dann ruft einer von euch zum Gebet. Und dieses Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim und bei den anderen auch, bei Tirmidhi und Majah und so weiter. Das ist ein Stück von einem langen Hadith. Malik ibn al-Huwairith sagte, ich war mit einer Gruppe von meinem Volk bei dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und wir waren bei ihm 20 Tage geblieben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war barmherzig und freundlich. Der war barmherzig und freundlich, salawatullahi wasalamu alaihi. Und als er gemerkt hat, dass wir Sehnsucht nach unseren Familien gehabt haben, nach unseren Kindern, Frauen gehabt haben, der sagte uns, kehrt zurück und bleibt mit ihnen und bringt ihnen bei. Allimuhum. Prophet hat nicht nur gesagt, kehrt zurück und Punkt. Nein. Wa allimuhum. Bringt ihnen bei, die Religion bei. Wa sallu. Und betet. Und wenn das Gebet eingetroffen ist, dann macht einer von euch Adhan. Und der Älteste von euch führt das Gebet. Der Älteste von euch führt das Gebet. Und in einer anderen Überlieferung, und betet, wie ihr mich gesehen habt, wie ich gebetet habe. Also betet, wie ich gebetet habe, sagte Salawatullahi wa Salamu alayhi zu Malik al-Muhayrith und seiner Gruppe. Und dieses Hadith haben wir schon gehabt. Aber ist klar hier, Barakallahu fikum, das bedeutet, wenn wir Gebet haben, dann müssen wir Adhan machen. Einer macht Adhan und er muss Muslim sein. Und das ist nur. Der muss Muslim sein und der muss natürlich Adhan kennen, wissen, wie man Adhan macht. Das ist alles, was man braucht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier gesagt. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وأقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف وضعف وهو بارك الله فيكم كما ذكرت ضعيف، باعتبار أن هذا الحديث ضعيف جزاكم الله خيرا، طبعا ما نحتاج كثيرا نتكلم عليه، ولكن المعنى فيه حتى يعني إذا أذن الإنسان يؤذن بترسل ليس بسرعة، وإذا كان في الإقامة يعني يقول الإقامة بسرعة وينتظر بين الأذان والإقامة، وليس أنه مباشرة أذان بعدين الإقامة، ينتظر بمقدار الجلوس، يعني بمقدار الجلوس القعود، طلع أذن ورجع، هذا هو الانتظار الذي يكون. ولكن الحديث ضعيف بارك الله فيكم. البخاري طبعا قال باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير، يعني البخاري ذكر هذا الأمر في الصحيح ولكنه لم يثبته، الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث هندسي بن أخصي جابر رضوان الله عليه erzählte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Bilal sagte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Bilal sagte wenn du Adhan machst dann mach das langsam und wenn du Iqama machst dann mach das schneller das heißt mach Iqama schnell und du sollst Zeit nehmen, zwischen Adhan und Iqama, wie wenn jemand isst und fertig vom Essen ist. Das wird die Zeit, dass du isst und fertig vom Essen bist, machst du auch so viel, wie lange brauchst du dafür, 5 Minuten, 10 Minuten, dann machst du zwischen Adhan und Iqama. Aber diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und das ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum. Wenn das nicht schwach wäre, dann könnte man die Bedeutung hier klar stellen, barakallahu fikum, indem man sagt, ja, man sollte zwischen Adhan und Iqama etwas lässt. Das wird etwas Zeit lässt. Nicht sofort Adhan und dann sofort Iqama. Sondern macht man Adhan und wartet ein bisschen. Die Gelehrten sagen, Die Wartezeit ist sozusagen, wenn du raus und rein kommst. Das wird zum Platz, wo man Adhan macht, und dann kommt man rein, da kann man beten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadith 188, كذلك عند الترمذي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ. لا يؤذن أو بلفظ لا ينادي، وفي لفظ فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر، والحديث ضعيف، كل هذه الأحاديث ضعيفة، فلا يشترط للأذان الوضوء كما ذكرنا. قال فليؤذن أحدكم لكم أحدكم، ما قال متوضئ أو غير ذلك. طيب إن صح فهذا يعني أنه لابد من الوضوء بالنسبة لي. وهناك بعض العلم من اشترط فقط الطهارة من الحدث الأكبر إلى غذاك، ولكن باعتبار الحديث ضعيف بارك الله فيكم فما في داعي أن الإنسان يعني فقط الحديث يعرف ضعيف. طيب حتى لو كان صحيحا ماذا نقول؟ لو كان صحيح أو حسن الحديث لا يؤذن إلا متوضئ، هذا لا يعني أنه لابد أن يكون متوضئ، قد يكون استحبابا أيضا. فذلك من بعض أهل العلم كره أن يكون الإنسان على غير وضوء في الأذان، ولكن يستحب، لا شك أنه يستحب الوضوء للأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون في كل شأنه على طهارة صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. حديث هندة أختي أخ باي الترمذي يبليفت أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, keiner macht Adhan außer mit Wudu. Keiner von euch macht Adhan außer Mutawaddi. Das ist derjenige, der Wudu hat, der die Waschung hat. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach, weil das Munqati ist. Das heißt, es gibt Barakallahu fikum Inqita' in dieser Sache, weil Az-Zuhri von Abi Huraira nicht gehört hat. Es gibt natürlich noch eine Überlieferung, لا ينادي بالأذان كاين روف تم جبيت وانس جبت أنا كاين مخت أذان أو سدسي طاهر است diese drei Überlieferungen die sind alle schwach und weil sie schwach sind da brauchen wir nicht viel dazu zu erklären aber trotzdem wenn das auch nicht schwach wäre dann kann es heißen dass dies ein Beweis ist dass man unbedingt Wudu haben muss wegen Adhan und die zweitens das kann heißen dass es unbeliebt Adhan zu machen ohne Wudu aber wir wissen Barakallahu fikum man braucht für Adhan kein Wudu weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht deutlich gesagt hat, dass man unbedingt Wudu hat. Aber wir wissen auch, dass der Prophet in seinen sozusagen alle Situationen gemocht hat, dass er Wudu hat. Deshalb ist es besser und beliebt, wenn eine Person Wudu hat, wenn man Adhan macht. Wallahu ta'ala ala alam. Aber la yu'adhinu illa mutawaddi' aw illa wa huwa tahir. Das ist, diese Überlieferung ist schwach und das ist bei At-Tirmidhi. Das ist schwach. وكذلك عند الترمذي وعن زياد بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم فهو يقيم من أذن فهو يقيم كذلك الحديث ضعيف بارك الله فيكم لأنه زياد بن أنعم هذا ضعفه القطان والبخاري كذلك وابن حبان وغيرهم بارك الله فيكم فمن أذن طبعا يستطيع أن يقيم ولكن لا ليس شرطا ولا واجبا أن الذي يؤذن يقيم يعني يستطيع إنسان يؤذن والآخر يقيم ما في مشكلة لا شرطا ولا واجبا إذن ننتبه لأن الحديث ضعيف لو كان الحديث هذا صحيح من أذن فهو يقيم خلاص المؤذن هو اللي يقيم ما يقيم واحد آخر ولكن باعتبار الحديث ضعيف فما يؤخذ بارك الله فيكم حجة بارك الله فيكم حديث هندت نونون أختي أخ باي الترمذي حديث زياد بن الحارث زياد بن الحارث زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ذير أذان مخت مخت أخ إقامة ذير أذان مخت مخت أخ إقامة ديزي أبليفرنك إسشوخ Und wenn ich sage, Überlieferung ist schwach, das heißt, wir können das nicht als Beweis nehmen. Man darf nicht das als Beweis nehmen. Und wenn ich sage, wenn das sozusagen stark wäre, dann auch können wir so erklären. Das ist Barakallahu fikum, nur dass man versteht. Wenn du zum Beispiel manche Gelehrten oder manche Gelehrten hörst, die sagen, ja, derjenige, der Adhan macht, macht auch Iqama. Du weißt ja, die Überlieferung ist schwach. Aber wenn sie dann erklären, dann weißt du auch, was sie hier sagen. Aber eigentlich, wenn Hadith schwach ist, dann wird das nicht als Beweis genommen. Auf jeden Fall, die Schwäche davon ist bei Ziyad ibn An'um al-Ifriqi und viele Gelehrten haben gesagt, diese Person ist schwach. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, diese Überlieferung heißt, wer Adhan macht, macht Iqama, aber weil das schwach ist, dann können wir das nicht sagen. Das heißt, es kann sein, einer macht Adhan und der andere macht Iqama, ist kein Problem. Wäre diese Überlieferung stark authentisch, dann Barakallahu fikum, sollte das so sein, derjenige, der Adhan macht, macht auch Iqama, nicht ein anderer. Aber weil es keinen Beweis dafür gibt, wie Ahnaf das gesagt haben, bei Ahnaf, die sagen, es gibt keinen klaren Beweis, dass derjenige, der Adhan macht, macht auch Iqama, deshalb ist kein Problem, dass einer أذان مخت عند أندر إقامة والله تعالى على وعلم حديث هندت نوينسش الحديث 190 ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت هذا أيضا الحديث ضعيف هذا كذلك ضعيف بارك الله فيكم ولأنه ضعيف طبعا هذا فيه أنه عبد الله بن زيد لما رأى في المنام فقال له النبي علمه بلال فقال له أنا رأيت وأنا أريد أن أكون المؤذن فقال له النبي لا فأقم أنت فلو ثبت هذا إذن واحد أذن والثاني أقام ولكن لا هذا يثبت ولا هذا يثبت بارك الله فيكم. حديث 190 عبد الله بن زيد berichtete, er sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich habe den Traum von Adhan gesehen oder ich habe Bilal gesehen und ich möchte auch Adhan machen. Der Prophet sagte ihm, nein, du machst Iqama. Du machst Iqama. Aber diese Überlieferung bei Abu Dawud ist schwach. Diese ist auch schwach. Und was ist Barakallahu fikum hier die Bedeutung? Wenn das nicht schwach wäre, die Bedeutung ist, einer macht Adhan und der andere macht Iqama. Einer macht Adhan, der andere macht Iqama. Aber weil das sowieso erlaubt ist, ist kein Problem. Da kann man Barakallahu fikum hier dieses Hadith, weil das schwach auch nicht als Beweis nehmen. والله تعالى أعلم وأعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه كذلك. هذا ضعيف بارك الله فيكم لأنه تفرد به شريك القاضي ولذلك بارك الله فيكم الحديث ضعيف. ما معنى هذا الحديث؟ يعني المؤذن هو الذي يؤذن هو الذي يملك متى يؤذن إذا دخل الوقت والإمام هو الذي يملك الإقامة فالإمام يقول أقم الصلاة. وفي هذا بارك الله فيكم بالنسبة للإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وكان قبل الإقامة يأتي بلال يدق على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة يعني يطلب منه الإذن أنه يقيم ولا لا وكان النبي يعطيه الإذن فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقوم الناس للصلاة والله تعالى على وعلم. ولكن هنا الحديث المؤذن أملك بالأذن والإمام أملك بالإقامة الحديث ضعيف بارك الله فيك. Hadith 191 von Abi Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muadhin amlaku, das heißt, der hat das Wort bezüglich Adhan. Das wird er bestimmt bezüglich Adhan. Und der Imam bestimmt bezüglich Iqama. Das heißt, der Muadhin bestimmt, wann man Adhan macht. Und der Imam bestimmt, wann man Iqama macht. Diese Überlieferung ist bei Ibn Uday, aber Barakallahu fikum, das ist auch daif. Das ist auch daif. Aber es gibt dafür, das ist auch schwach, das wird nicht als Beweis genommen, aber es gibt dafür, Barakallahu fikum, eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari. Der Prophet sagte, wenn ihr mich seht, wenn das Gebet, wenn Iqama gemacht wird, und wenn Iqama gemacht wird, ihr dürft nicht aufstehen, bis ihr mich gesehen habt. Das bedeutet, wenn der Imam kommt und der sagt, macht Iqama, oder umgekehrt, der Imam kommt und es wird Iqama gemacht, dann stehen die Leute sofort und nicht die warten, wie manche warten sie bis Iqama Allahu Adama. Das ist falsch. Wenn der Imam sagt, mach Iqama, dann stehen sie auf. Oder bei dem Propheten war die Sache so. Bilal kam, der hat Adhan gemacht und dann hat er bei dem Propheten geklopft. Der hat ihn um Erlaubnis für Iqama gebeten. Als dann der Prophet diese Erlaubnis erteilt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann hat Bilal Iqama gemacht und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam raus. Deshalb, barakallahu fikum, man kann diese beiden Überlieferungen, die stark sind, die authentisch sind, zusammen bezüglich Iqama. Aber der Hadith oder die Überlieferung, der Muadhin bestimmt, wann Adhan ist und der Imam bestimmt, wann Gebet oder Amlaku, der hat sozusagen das Recht zu bestimmen, das ist mit Sicherheit richtig, als Bedeutung. Aber als Überlieferung, das ist schwach. Allah ta'ala ala. وأعلم. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من هذا القول، يعني هذا القول الذي كان قبل بارك الله فيكم أن المؤذن أملك، وطبيعي المعنى صحيح يعني المعنى صحيح، لأن المؤذن هو اللي يؤذن، إذا أمره الإمام قال له أذن خلاص يؤذن، وإذا ما كان فيه الإمام موجود مثلا فالمؤذن هو يعلم متى الوقت. طبعا المؤذن الراتب، المؤذن الراتب هو الذي يعلم. الأسئلة آخر شيء، المؤذن الراتب هو الذي يفعل ذلك. وطبيعي بالنسبة للصلاة ما تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، ما تقام إلا بإذن الإمام. بارك الله فيكم. عند البيهقي نفس الشيء. بارك الله فيكم. حديث نما هندت أين نوينسك Der sagt auch, Ali hat sowas überliefert, was wir vorhin erzählt haben bezüglich, wer bestimmt Adhan und wer bestimmt Iqama. Und das ist klar. Ich meine, als Hadith die Überlieferung ist schwach, aber als Sinn und Bedeutung bestimmt. Zum Beispiel der Imam ist da und da steht einer und der macht Iqama von einem. Das geht nicht. Der muss warten, was der Imam sagt. Und wenn wir einen Muadzin haben, der Muadzin macht Adhan. Und da sollte man warten. Wenn der Imam da ist und er sagt, ihm macht Adhan, dann okay. Der Sinn ist richtig. 192. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد الدعاء. الحديث دليل على قبول الدعاء في هذا الموطن بين الأذان والإقامة، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام لكل دعاء إلا أن لا يكون بقطيعة رحم أو بإثم. وهناك أدعية معينة تقال بعد الأذان، بعد الأذان هناك أدعية معينة تقال. بارك الله نأتي إلى يفهم جزاكم الله خيرا. Das letzte Hadith für heute, das letzte Hadith für heute, und das ist auch das letzte Hadith in diesem Kapitel. Das nächste Mal fangen wir inshallah mit Kapitel Bedingungen für das Gebet, Voraussetzungen vom Gebet, Shurut As-Salah. Aber das Hadith ist hier von Anas, Radwanallah alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Bittgebet zwischen Adhan und Iqama wird niemals nicht erhört. Das heißt, das Bittgebet zwischen Adhan und Iqama wird erhört von Allah subhanahu wa ta'ala, wird angenommen. Weil wenn das la yurad, das wird nicht zurückgewiesen, das wird nicht abgewiesen, das heißt, das wird angenommen. Das Hadith ist bei An-Nasa'i. Das Hadith ist bei An-Nasa'i. Und Ibn Khuzaymah hat das als sahih gesagt. Das heißt, barakallahu fikum, wenn Adhan gemacht wird und man wartet auf Iqama, in dieser Zeit, wenn man Bittgebet macht, dann wird das angenommen. Aber natürlich, man muss Bittgebet machen, was gut ist. Nicht, dass man etwas Schlechtes verlangt, sondern das gut. Weil der Prophet sagte, wenn jemand ein Bittgebet macht, aber ohne Ism, ohne Sünde, Qati'at Rahim, ohne dass man die Beziehung zur Verwandtschaftsbande bricht, dann wird das von Allah erhört. Dann wird das von Allah angenommen. Und diese Stelle, also diese Situation zwischen Adhan und Iqama, wird das Bittgebet angenommen. Leider, طبعا الذي نجده انه اغلب الناس بين الاذان والاقامه يبدا يتكلم في امور الدنيا وينسى، مع ان الاذان هنا، عفوا الدعاء هنا هو الذي لا يرد. فتلاقي بعض الناس بعد الصلاه يدعو مع أنه الدعاء بعد الصلاة لا يثبت فيه شيء، وبين الأذان والإقامة يتكلم في أمور الدنيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. Die Leute heute, die machen das anders. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Bittgebet zwischen Adhan und Iqama wird angenommen, bestimmt angenommen. Und das heißt, barakallahu fikum, dass man in dieser Zeit Dua macht. Aber was machen die Leute heute? nach dem Gebet machen sie Dua. Und es gibt dafür ohne Beweis? Es gibt dafür keinen Beweis? Aber zwischen Adhan und Iqama reden sie über Dunya und die werden laut und sowas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Schaut mal, was wir machen. Auf jeden Fall, es gibt auch Bittgebete, die man nach dem Adhan macht und sagt. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. الأول الدعاء الذي يقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا من قال ذلك غفر له ذنبه ذنبه عفوا ذنبه نائب فاعل أي إذا خلص والحديث بارك الله فيكم عند مسلم والدعاء الثاني المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهذا عند البخاري وزيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة والدعاء والذي يستطيع الإنسان يقوله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد النبي وثم يقول اللهم رب هذه الدعوة هناك طبعا من أهل العلم من يقول بارك الله فيكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت الصلاة الإبراهيمية وثم يقول هذا وهذا لا يعتاد الإنسان دائما الصلاة الإبراهيمية بعد إذا فعله مرة مرتين لا بأس ولكن لا يعتاد هذا الفعل والله تعالى على وعلم وهناك من أهل العلم من يقول من صلى علي فيقصد الصلاة هنا هو هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على كل هل المؤذن نفسه يصلي على النبي كما الذي يجري في المساجد لا إن فعلها مرة مرتين وليس بصوت عالي لنفسه لا بأس ولكن هذا الذي يفعل في مساجد المسلمين غلط لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وكذا هذا لا ينبغي إنما تقول لوحدك لا بأس والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم فان ديزم بيتكي بيت انت كمان اوف ديزم بيتكي بيت ان سو ان ديزم بيشلين حصن المسلم ان ديزم بيشلين حصن المسلم ليزن فاس من ناخدم جبيت مخت ناخدم اذان مخت ان شو ليه لذلك من رضيت بالله ربا وبالاسلام دين محمد النبي und bitte lernt ihr das so auf Arabisch und ich empfehle euch nicht in dieser Lautschrift das bedeutet, dass man auf Deutsch schreibt sondern lernt ihr das auf Arabisch, damit ihr das richtig sagen könnt. Raditu billahi rabba, das wird, ich bin damit, ich bin einverstanden, ich bin zufrieden damit, dass Allah mein Herr ist. Wa bil Islami dina, und dass der Islam meine Religion ist, und dass der Prophet Muhammad s.a.w. Gesandter ist. Das ist Barakallahu Fikum, was man sagt nach dem Gebet. Und wer das sagt, dann wird ihm seine früheren Sünden verziehen. Werden die früheren Sünden verziehen. Zweitens, das andere Bittgebet, das ist das bekannteste. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman محمودا الذي وعدته نخمل لنجزم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما مقاما محمودا الذي وعدته so sagt man إنك لا تخلف الميعاد braucht man nicht zu sagen بارك الله فيكم das sind sozusagen die Überlieferungen die stimmen es gibt noch eine dass man Salah zum Propheten das Heil und Segen dem Propheten schenkt das macht man kein Problem aber nicht immer das macht man, barakallahu fikum, nicht immer, sondern manchmal ist kein Problem. Da sagt man, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barak ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakt ala Ibrahim Ibrahim, innaka hamidun wa ala Ibrahim, innaka hamidun majid. Das kann man sagen, aber nicht immer, aber nicht der Muazzin, nicht der Muazzin, sondern die Leute, die al Muazzin hören. Es gibt und nicht laut. Es gibt barakallahu fikum, al Muazzin nicht und die Leute auch nicht. Aber leider, es gibt manche Bittgebete, die die Leute heute machen, und die sind, barakallahu fikum, schwach. Deshalb sollte man aufpassen. Sollte man aufpassen. Ba'd al-adhan. Ba'd al-nas, ya akhwa. أول ما يسمع لا إله إلا الله كلهم بصوت عالي لا إله إلا الله، إيه طيب ليش؟ أو في الإقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كلهم لا إله إلا الله، ليش؟ الذي يريد أن يقول وراء المؤذن يقول بصوت واطي. Es gibt Fehler, die die Leute beim Adhan machen. Beispiel dafür: Wenn man Adhan macht und der Muazzin sagt das Letzte, er sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dann sagen die Leute alle laut zusammen La ilaha illallah. Warum? Oder bei Iqama sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sagen La ilaha. Warum laut? Warum? Wenn du sagen willst, dann sag das für dich selber, nicht so laut. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, manche, was machen sie? Al-amr al-thani, ba'd al-nas, awal ma tukhlas al-hayy, i'mil ala ayyunu hayk. Yuqabbil, au kada, au yifruk ayyunu. Nasallah salami. Min wain lahum adhi? Wa yirbutuha bi kul adhan. Au ba'daha, yarfa' yadeh. Yarfa' yadeh, hakada. Wa yamsah bi wajhi. Hadhi, min ayn lahum adhi? Nasallah salami. Barakallahu fikum, manche nach dem Adhan die reiben die Augen mit den Zeigefingern und dann küssen sie ihre Finger. Nach jedem Adhan machen sie das. Oder andere nach dem Adhan, die heben die Hände und dann sagen sie mit Gebet und manche stehen auf. Warum das Ganze? Wo ist Beweis dafür? Es gibt keinen Beweis dafür. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist keine Liebe. Liebe zum Prophet heißt, ihm zu folgen. Liebe zum Propheten heißt, ihm zu folgen und nicht Bid'a zu machen. Wal'iyadu billah. Dazu, bin al-umur al-ukhra, barakallahu fikum, al-umur al-ukhra, hadhi mas'alat anna al-adhan yusbih tatrib. Waqad qala al-imam al-qurtubi, ghayru min al-a'imma, anna hadha al-sawtu tu'malu fuq wa tahtu hadhi al-umur, hadhi min al-munkarat, alati la na'rifa fi al-shara. أو بعض الناس يؤذن في المسجد داخل المسجد. الأصل الأذان يكون خارج المسجد على مكان مرتفع أو أمام المكبر ولكن خارج المسجد. بارك الله فيكم. Es gibt noch was man von Fehlern macht bezüglich Adhan, dass manche Leute die Stimme mit dem Adhan wie singen machen. Das wird wie singen. Was ist das? Hayya ala s-salaa. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Das ist barakallahu fikum al-Qurtubi und die großen Gelehrten des Islam haben gesagt, das ist kein Adhan mehr. Man braucht sowas nicht. Das machen auch viele, leider viele Muazzin. Dazu auch, barakallahu fikum, ein Fehler, was die Leute machen, die machen Adhan in der Moschee. Die machen Adhan in der Moschee. Normalerweise Adhan macht man draußen, vor der Moschee. Oder wenn man auch Lautsprecher hat, dann vor der Moschee. Und nicht so. Und schlimmer, wala hawla wala quwwata illa billah, al-yawm al-adhan bil-mukabbir. Al-yawm الأذان بالمكبر، مكبر يعني يعملوا الأذان في المسجلة ويتركوا، أو الساعات، وبعض المساكين يظن هذا أذان، هذا لا أذان ولا شيء. بارك الله فيكم. نخ أن فيلا فزي لويتا مخن ديزا أورن أوا فن أذان أودا دي نيمن داس كاسيتا أودا تسي دي وندي تون داس ألس أذان عند موشي أودا زلبر تسوهوزي داس اس كاين أذان، داس اس كاين أذان. بارك الله فيكم. داس اس كاين أذان، والأذان اس داس من زلبر داس مخت أودا أين أندغا داس مخت. Es gibt natürlich viele Sachen, noch etwas, was die Leute falsch machen. Wenn Adhan, إذا كان في Adhan, ما تخرج من المسجد إلا لحاجة وتنتظر الصلاة، ما تخرج. يعني الآن إذا أذننا ما تخرج إلا لحاجة. بارك الله فيكم. Wenn Adhan aufgerufen wird, dann darf man nicht die Moschee verlassen, bis man gebetet hat. Außer, dass man zum Beispiel eine Notwendigkeit hat, zum Beispiel man geht etwas holen, man zum Beispiel für die Moschee, oder man geht nach unten wegen Wudu oder sowas. Aber nicht so einfach Adhan gehört, weil es gibt dafür ein Hadith von Abi Huraira radhiyallahu alayhi. Hadith bei Muslim. Fi Hadith fi barakallahu fikum udhina lis salah fa kharaj rajul min masjid fa qala Abu Huraira amma hadha faqad asa Aba al-Qasim. Asa an-Nabi sallallahu alayhi wasallam. Abu Huraira radhiyallahu anhu vardaba und es wurde Adhan aufgerufen und dann ist jemand rausgegangen. Abu Huraira sagt, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprochen. Wenn man den Propheten liebt, dann muss man dem Propheten folgen und nicht, dass man etwas anderes macht. Ja, das ist von mir jetzt, wenn man den Propheten liebt. Aber der Abu Huraira hat gesagt, der hat Abu al-Qasim widersprochen, das heißt, der hat dem Propheten widersprochen. Deshalb, wenn Adhan gemacht wird, dann barakallahu fikum, bleibt man in der Moschee. Und es gibt natürlich andere Dinge, die wir erklärt haben und als sozusagen Vollendung für das, was wir gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Und somit, barakallahu fikum, haben wir sozusagen fast alle Hadithe, die zum Adhan gehören, die sind so ungefähr, jetzt ungefähr 30 Hadithe haben wir durchgenommen bezüglich Al-Adhan. Natürlich für die Brüder und Schwestern auf Arabisch und auf Deutsch, die diese Unterrichte auch nochmal hören möchten, weil sie etwas nicht verstanden haben und so weiter, die könnten Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, sie könnten nochmal diese Unterrichte auf quransunna.de auf diese Seite nochmal zuhören, Barakallahu fikum, wenn man etwas nicht verstanden hat. Oder wenn man Fragen hat, da könnte man auch die Fragen stellen. Übrigens, es gibt viele Hadithe, die man nicht so viel erklärt hat, weil barakallahu fikum, mir ist wichtig, dass erstmal bestimmte Informationen da sind. Das heißt, was sind diese bestimmten Informationen? Erstmal, dass Adhan Pflicht ist. Zweitens, barakallahu fikum, dass einer macht für die Gruppe Adhan. Wenn du zu Hause bist, auch allein, und du hast kein Adhan gehört, dann machst du selber für dich Adhan und Iqama. Der Muezzin, der sollte eine schöne Stimme haben, der sollte Adhan richtig machen, der darf das nicht singen. Man darf Adhan nur so machen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Und man muss Allah fürchten, man muss Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten, man sollte kein Geld dafür nehmen, dass man Adhan macht. Und man sollte natürlich das nicht wie singen machen. Und das ist meine Empfehlung in diesem Zusammenhang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und es gibt einmal, ich habe so ein Adhan, barakallahu fikum, gemacht. Und ich werde jetzt vielleicht auch Al-Adhan führen, damit man das nochmal hört, bi-idhnihi ta'ala. Aber davor nehme ich ein paar Fragen hier. Schuhe. Ma yabghi hadha. Lannu Al-Adhan fi niyya. أنت لما تأذن لازم تنوي الأذان، وثانيا الأذان هو عبادة، وهذه العبادة يعني هل يجوز تصلي وراء الكمبيوتر؟ طيب شلون تسمع الأذان من الكمبيوتر؟ شو بفايز هذا؟ ما بده بفايز هذا، هاي بفايزة. هذا واحد لازم يفكر، قل له أين النية؟ إنما الأعمال بالنيات. لما أنت تحط مسجل، أين النية في الأذان؟ لما أنت تحط مسجل، وين النية؟ حبيبي هذا سمع القرآن شيء، والأذان عبادة مستقلة لوحدها شيء للصلاة. وثانيا الذي يفعل هذا هو الذي عليه الدليل، مو نحن، مين اللي جاب مسجل؟ نحن عيني العالم كله. أنا ما يهمني العالم كله، العالم كله إذا طلع تعرى تتعرى ها؟ ما تتعرى. ليش؟ ما العالم كله متعرى اليوم، العالم كله ضد الإسلام، تصير أيضا هنا صلى الله السلامة. طيب وده زاك بتسوق ليش كاسيته؟ بو إز ده بيفايز دس من كان أذان مت كاسيته ما خن كان. أوكي بو إز ده بيفايز دس من أذان مت كاسيته ما خن داف. ده مز بيفايز هولن نيش فيها. سويتنس. ذن من أذان مخدم بغوك من نية. فالد بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت إنما الأعمال بالنيات. بو إز دي نية هي من دو كاسيته مخس. ثلاثنس. دس برينج نوس باي. دس فيها. Dann kein Acht geben bezüglich Religion. Und als Beispiel darf man hinter einem Computer beten. Übrigens, es gibt jetzt neulich ein Programm, man hat so eine Festplatte gemacht und da tut man vor sich und da betet man dahinter. Neulich. Das heißt, elektrische Gebet oder so weiter. Und ich habe das vor vielen Jahren gesagt. Vor vielen Jahren gesagt, wir werden eines Tages erleben, dass die Leute hinter dem Computer beten und die bleiben zu Hause und der Imam nimmt zum Beispiel wie hier Paltok. Ich nehme und sage, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Akbar, ihr macht Rukur zu Hause. Und die machen das, möge Allah uns bewahren. Naam. إيه إذا شفتني أو كذا أنا قلت له أقم خلاص أول ما يقول أقم تقوم then يمان دائس then der Imam sagt mach إقامة then die Leute stehen auf. عليكم السلام. نعم. تقبل الصلاة ما له علاقة بموضوع الأذان ولكن ما تقال. نعم. لا بأس أنه يكون خارج المسجد مكان مثل العالي يؤذن فيه الإمام. الأصل لا، الأصل لا، الأصل يكون وراء يعني عند الباب. نعم. بس كمان ما خن كان غلط. Man kann Kritik ausüben in unserer Religion, wenn jemand Fehler gemacht hat, aber das sollte man nach den islamischen Vorschriften machen. Und das ist nicht unser Thema jetzt. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist Adhan. Na. Adhan. لا بأس إذا قال أنت ما كنت هون أنت رحت قلتها. نعم. بعد الأذان هذا ربيت بالليل ربا ومدد دعاء الله هذه الدعوة بالدعوة نتولي تو كانس رضيت بالله ربا وندن اللهم رب هذه الدعوة. أما اللي أذن ما يقول والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا أنتم وليس المؤذن والله تعالى على وعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم الذين يتبعون القول فيتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حديث جميل ويحتاج إلى شرح، ولكن موضوعنا الأذان وليس موضوعنا هذا الحديث. بارك الله فيكم. دس حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعد. يا بارك الله فيكم. Das ist schön. Es gibt manche sagen والدرجة العالية الرفيعة. الدرجة العالية الرفيعة gehört nicht dazu. Das ist ein schönes Hadith und man könnte das sehr schön erklären. Aber unser Thema ist Adhan. Unser Thema ist Adhan und nicht etwas anderes und wir bleiben im Thema. Wenn die Brüder und Schwestern im Internet Fragen haben, dann bitte diese Fragen an die Admin schicken. Nein. لا إذا كنت في الخارج وسمعت الأذان أنت المهم إذا كنت في الداخل ما تخرج، أما إذا كنت في الخارج تأتي للصلاة بسكينة وقار. نعم. نعم تؤذن. wenn man allein beten möchte und weil man draußen ist und sowas, macht man Adhan? Ja, man macht Adhan und Iqama auch, weil es dafür ein klares Hadith gibt von Abi Sa'id al-Khudri, und das Hadith ist sahih. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man auch wenn man Schäfer ist und mit Schafen, mit Schafhirden ist und so weiter, dann macht man Adhan. Und wenn Steine oder Yabes und Rotib, das wird, wenn Steine, Menschen und andere dich hören, die werden für dich am letzten Tag bezeugen. Deshalb macht man Adhan. Wallahu ta'ala ala alam. Und jetzt machen wir Adhan, inshallah. Ich mache selber Adhan, damit auch unsere Brüder und Schwestern lernen und damit die anderen. Und auf Fikra, lazim wahi yintabih, بالنسبة للأذان. Lazim الإنسان yintabih بالنسبة للأذان, لأنه هذه عبادة في حد ذاتها. فالآن نوذن حتى نصلي inshallah. ونستغل هذا الأمر حتى نعلم الأذان مع الترجيع. مع الترجيع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم الحاء تظهر الحاء طبعا أنا ما عملت ترجيع أنا ما عملت ترجيع إذ قد دعباي ذن من ذاك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذن هي لايزة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله und das ist ترجيع das heißt ترجيع نعمل مرة ثانية Nein, insgesamt sagt man. Ha? Marra okhra, ma fi mushkil, inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما في داعي الواحد أستطيع أن أوذن كمان الأذان الآخر أذنكم يعني ما الله مبارك قول الله مبارك الله مبارك يا إيش كان أخذ أمدري أرت فون أذان يا؟ طبعا أشهد أن لا إله إلا الله مومن أشهد أن محمد رسول الله دان حي على والله لا حول ولا قوة هذا الزنجن توت مية لايت توت مية لايت هذا الزنجن ما قال الله سبحانه هذا تونشن ولا هذا الزنجن است نعم هذا في زنجن هذا شون تسمع إيش معنى إيش وارن إسطنبول إيش وارن إسطنبول und die haben Adhan gemacht ja in Istanbul und du hörst ja ما قال الله سبحانه وتعالى ما قال الله سبحانه وتعالى uns bewahren بارك الله فيكم من sollte den Adhan richtig machen nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الآن إذا تكلمنا عما تتكلموا في الخلف ولا لا؟ الآن في عما تتكلموا ولا لا؟ إيه طيب مشكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا.